Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur, nicht zur 30., nicht zur 40., sondern zur 50. Folge vom Podcast. Irgendwas ist doch immer der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der immer gut aussieht, der höflich ist, der einen guten Humor hat und immer anständig ist. Hier ist Marc. Ich bin ja zeitverrückt. Hier ist René. Hallöchen, René. Hallo, lieber Stefan. Herzlich willkommen zur 50. Sendung. Total nette Begrüßung. Du siehst heute übrigens wieder bezaubernd aus. Das muss auch mal gesagt werden. Dankeschön. Und kann ich nur zurückgeben? Natürlich auch ihr an den digitalen Empfangsgeräten. Ihr seht mit Sicherheit auch alle sehr, sehr toll aus. Und ich begrüße euch ebenfalls heute am 14. Januar 2021. Und damit diese Folge nicht langweilig wird, haben wir den ebenso schönen, eleganten, charmanten und tollen einem Adonis-Körper fürs Dauergast-Dasein. Und sein Grinsen wird immer breiter gerade. Wir begrüßen mit einem riesigen Applaus unseren Marc. Hey, vielen Dank für die nette Einführung hier. Das ist ja eine Jubelorgie, da kann ich nur mit einem Hup-Hup mit einsteigen. Sehr gut. Ja, das war's aber auch schon mit Nettigkeiten. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Na, Moment. Erstmal frohes Neues. Das hatten wir doch schon mal. Aber nehmen wir auch im neuen Jahr auf. Na, genau. Außerdem habe ich ja gesagt, bis Juni heißt es frohes Neues und danach heißt es dann, du bist schon. Richtig. Stefan, richtig. Ich dachte übrigens, du versaust das gleich am Anfang. Warum? Na, weil du anfängst, nicht zur 20., 30. Ich dachte so, ich weiß, welche Folge wir haben. Aber ich habe gemerkt, das war ein Klimax gewesen. Du wolltest da etwas aufbauen. Das gesteigert, genau. Was Stefan damit sagen wollte, war, wir sind in der 50. Ausgabe. Ja, mittendrin. 100. Ja. Willkommen zur Champagner-Folge. So sieht's aus. Marc hat immer diese tollen begleitenden Titel dazu. Champagner-Folge klingt gut. Wo ist denn eigentlich der Champagner? Machen wir mal Getränkevergleich. Okay, Getränkevergleich abgeschlossen. Sind nicht dieselben Getränke. Ich habe heute so viel vorbereitet, ich habe voll vergessen, ein Getränk vorzubereiten für mich. Okay, also ich stoße heute mal mit Tonic an. Ich habe einen Smoothie. Ein Smoothie? Hm. Allerdings hat meine Frau mich heute damit überrascht und eine Geheimzutat dort reingerührt. Geht's dir noch gut? Ich meinte dann, ich lief sofort in die Küche und sagte, das ist irgendwas anders. Und sie antwortete einfach nur, das schmeckst du nicht raus. Ich sag, was ist denn anders? Na, ich habe ein bisschen Almased reingemacht. Was ist das? Ist da irgendeine Chemikalie, oder? Das ist irgendwie so ein Appetitzügler, keine Ahnung, was das damit bezweckt. Oh, das ist jetzt aber auch nicht besonders nett von deiner Freundin. Und mir ist nur wichtig, dass das irgendwas ist, wodurch du jetzt die nächste Stunde noch zumindest hier bei uns bleibst. Da muss er das ist wichtig. Der Rest ist egal. Und Stefan, du hast die Geheimzutat in deinem Tonic vergessen. Die Geheimzutat in meinem Tonic? Ist Gin. Aber egal. Ah, hätte ich das gewusst. Gin stand nicht keine vor der Sorge. Tür. Keine Sorge, ihr Lieben, ich werde diese Folge definitiv durchhalten. Ich habe nämlich am vergangenen Wochenende viel mehr durchgemacht. Ich wollte es gerade sagen, eigentlich wäre Marc jetzt ja gar nicht mehr hier. Fast. Obwohl, ich muss sagen, dass das kein Grund für eine Krankschreibung hier im Podcast wäre. Genau. Weil dieses Organ, um das es geht, in dem Podcast keine Rolle spielt. Ja. Letztendlich, Marc, Hauptsache Mund und Ohren sind noch okay, der Rest ist scheißegal. Ja, der Rest interessiert uns nicht. Da sind wir ganz steinhart. Man stelle sich vor, Ganzkörpergips, aber Ohren, Mund und Augen funktionieren noch. Kein Problem, natürlich mache ich das bei der Aufzeichnung. Ja. Mehr brauchen wir nicht. Aber Marc, erzähl mal, was ist dir denn passiert? Ach herrje, ich habe ja sonst niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Therapiestunde im Podcast passiert. Genau. Und zwar unser lieber Mitpodcaster Stefan schrob mich auf WhatsApp an und ich schrob etwas zurück. Und irgendwann hieß es dann, ach komm, lass uns mal kurz telefonieren. Hat er angerufen und dann turnte ich hier so ein bisschen durch mein Arbeitszimmer und war dann der Meinung, es wäre eine glänzende Idee, eines meiner Knie irgendwie abzulegen auf dem Gymnastikball, den meine Freundin irgendwie anstelle eines Schreibtischstuhls an ihrem Schreibtisch irgendwie hat. Ja, und dann dachte ich noch so, na Moment, wenn du das machst, dann musst du dich auf jeden Fall irgendwo festhalten. Ja, aber das Knie war schon abgelegt und ein Sekundenbruchteil genügte und Rumskrach, Schepper, Peng, den Rest könnt ihr euch denken. Naja, und ich weiß nicht, was passiert ist, auf jeden Fall merkte ich nur, okay, das Handy ist noch in Ordnung, das ist neu, das war teuer, es wäre schön schlimm gewesen, wenn es kaputt gegangen wäre. Nicht die Spider-App? Ja, ganz genau. Die Uhr hat es auch überlebt, okay, eine kleine Schramme drin, aber irgendwie tut mir der rechte Fuß weh. Und das wurde dann dummerweise auch nicht besser. Wahrscheinlich bin ich irgendwie nur umgeknickt. Und jetzt denkt man sich auch so, naja, okay, wenn du da so ein bisschen umknickst, ja, kann wehtun. Es soll teilweise schlimmer wehtun, als wenn man sich den Fuß gebrochen hätte, habe ich mir mittlerweile sagen lassen müssen. Naja, am nächsten Tag konnte ich den Fuß dann also nicht mehr benutzen. Ich konnte überhaupt nicht mehr auftreten. Und da habe ich mich daran erinnert, naja, wahrscheinlich, wenn es nicht gebrochen ist, dann kannst du den hochlegen und kühlen. Ich glaube, kühlen hilft bei sowas. Aber nichtsdestoweniger musste ich dann irgendwie den ganzen Tag jetzt mit. Jetzt ist abgefroren. Nee, ganz so schlimm war es nicht. Da muss man natürlich aufpassen, dass man sich da nicht verbrennt, wenn man zu viel kühlt. Aber es hat tatsächlich geholfen und ich brauchte die Krücken, die wir zum Glück noch im Keller hatten, brauchte ich nur einen Tag. Und am nächsten Tag war es dann schon wieder okay. Ja, sagen wir mal, besser. Ich konnte den Fuß schon wieder einigermaßen benutzen. War trotzdem noch mal schnell zum Orthopäden runter. Und der hat es dann noch mal geröntgt. Und dabei haben sie festgestellt, alles in Ordnung. Und was ich selbsttätig schon angeleiert hatte, das Hochlegen und Kühlen, wäre wohl genau das Richtige gewesen. Lebenserfahrung. Ja. Weil der Marc ist ja genauso alt wie unser Podcast gerade. Ich wollte gerade sagen, zwei Dinge zu dem Thema, Marc. Es wird mit dem Alter nicht besser. Ach, und dann die zweite Sache ist, Sport nur in Anwesenheit des Betreuers. Ah ja. Und Gymnastik ist offenbar nicht dein Ding. Wer von euch beiden ist denn mein Betreuer? Stefan war doch dabei. Stefan war doch am Telefon. Ich war dabei. Da merkst du mal, telefonische Betreuung beim Sport funktioniert nicht. Ich habe es nur knallen hören. Und wir haben ja dann noch gesehen, in unserer Redaktionssitzung hast du ja uns nochmal deinen Raum gezeigt. Und wir haben das ja mal nachgestellt sozusagen, damit wir eine Vorstellung haben. Und da stand ein riesen Glastisch. Also das hätte natürlich noch eine Version schlimmer kommen können. Von es daher, war Marc, absolut glimpflich. Ja. Wir sind richtig froh, dass du hier bist. Da machen wir uns am Anfang der Sendung Sorgen, dass Marc den Podcast überlebt. Wir müssen uns ja Sorgen machen, dass er die Zeit zwischen dem Podcast überlebt. Na. So sieht's nämlich aus, weil während des Podcasts bin ich hier qua angekettet und hier an meinen Schreibtisch sitze ganz ruhig angeschnallt. Da kann nicht so viel passieren. Ja, absolut. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Das war also die Tragik der Woche für dich. Ja, absolut. Und deswegen sagt man immer Neujahrsgrüße mit alles Gute, bleib gesund. Ja, so viel zum Thema bleibt gesund. Corona hin, genau. Corona her. Und was ist mit seinen Füßen? Aber das Jahr kann ja nur besser werden jetzt. Für euch da draußen, es ist also nicht sicher, ob Marc in der nächsten Podcast-Folge dabei ist. Na, da halte ich dagegen. Das ist todsicher. Hoffe ich. Oh, habe ich tot gesagt? Gut, das schwenkt nochmal schnell um, bevor es hier noch schlimmer wird und wir Marc irgendwelche Dinge an den Hals wünschen, die wir gar nicht an den Hals wünschen. Schön, dass du überlebt hast. Das vielleicht als letztes Wort zu dem Thema. Es war knapp, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Nur eines noch ganz zum Schluss. Und zwar während dieser Zeit habe ich ganz schnell gemerkt, um Gottes Willen, wie leicht auch sowas passieren kann und wie schnell man sich dann irgendwie so quasi wie so ein Invalide fühlt. Als ich dann irgendwie 24 Stunden später schon quasi über den Berg rüber war, dachte ich, boah, was für eine Erleichterung. Man glaubt das gar nicht. Dann kann man sehen, wie schnell sowas auch geht. Ja, wie schnell sowas geht, so ein Unglück und was für eine Tragweite das haben kann. Ich könnte Horrorgeschichten erzählen, die lasse ich aber mal heute raus. Mhm. Vielleicht erzähle ich euch die nach der Sendung. Ja, da kann ich sehr tragisch. Du, Stefan, du hast eine Geschichte. Ne? Ich kann. Erzähl sie nicht. Doch, ich kann kurz was dazu beitragen. Ich habe nämlich neulich einen Kumpel getroffen, okay. Ähnliches Thema, ne? Und die meinten so, du stell dir vor, Stefan, wir wollten gestern Abend noch Kartoffeln machen, da ist meine Frau die Kellertreppe runter und als sie gestürzt und hingefallen, hat sie alles gebrochen, ne? Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, ja, und was habt ihr dann gemacht? Na, Nudeln, ja, okay, also es war halt natürlich ähnlicher Fall halt, ne? Ja, was fragt die Frau, wenn sie die Kellertreppe runterstürzt? Weizen oder Pilz? Ach so, der Mann sagt, bring mir mal was mit. Gut, dann sind wir schon fast am Ende der Sendung. Nee, noch lange nicht. Es ist bei mir so ein Automatismus, wenn ich Witze höre, denke ich, es ist gleich vorbei. So am Sterbebett, weißt du? So. Gut. Nee, ich wollte was erzählen. Ich habe neulich in einem Musikhaus was bestellt. Und da war netterweise ein Gutschein mit bei. Ich habe bestellt. Ich wollte im neuen Jahr bestellen, um schon die Mehrwertsteuererhöhung mitzunehmen, ne? Und habe clever. Also wie gesagt, eine Woche ins neue Jahr hinein bestellt und bekam einen Gutschein mit, 10% Gutschein, was bei Musikequipment ein netter Preis ist, ne? Da habe ich geguckt, wie lange ich jetzt noch warten muss, bis ich das nächste bestelle und habe gesehen, der ist ja schon am 31.12. abgelaufen. Das letzte Jahr mit reingepackt. Das letzte Jahr, da haben wir mit reingelegt, ne? Soll der das doch entsorgen. Nicht schlecht, ja. Hab mich schon geärgert, dass ich die Mehrwertsteuererhöhung mitgenommen habe, weil ich nicht gedacht hätte, dass die Preise wirklich nach oben gehen und dann kommt da noch ein zusätzlicher Frust dazu. Da ging es mir gleich besser. Aber probier den doch trotzdem aus. Vielleicht gilt der trotzdem. Ja, ja. Ich denke mal, das ist absolut ein Versehen. Das haben die über den Jahreswechsel vergessen, aus der Packliste mit rauszunehmen. Und da werden die Leute nicht raufgeguckt haben. Naja. Ja. Gut, so ist das. So viel zum Thema, das Jahr kann nur besser werden. Das Jahr kann nur besser werden, genau. Sehe ich auch so. Und eins kann ich euch versprechen, das Jahr wird besser. Ja. Denn nach dem Frühling, nein, wie heißt das Ding? Winter, so heißt die Jahreszeit, Winter. Nach dem Winter kommt wieder Frühling und dann der Sommer und dann wird es auf jeden Fall wieder besser. Ich sage euch, und wisst ihr, was mir gerade einfällt? Marc, seine Unfallstory erinnert mich ganz stark an eine Podcast-Folge im Biergarten mit René. So, also Marc hat was hinter sich, René hat was hinter sich. Mal gucken, ich muss vorsichtig sein bei den ich nächsten Folgen. Ich hatte nach dieser Podcast-Folge lediglich Dehnungsschmerzen. Und eine nasse Hose von außen. Eine nasse Hose, kaputte Schuhe, kaputte Hose, ja, ich erinnere mich. Ja. War sehr witzig für Stefan. Ja, wenn man nicht selber beteiligt ist, ist es immer witzig. Ja. Stefan und der gesamte Biergarten haben gelacht. Naja. Jetzt müsst ihr unsere Zuhörer aber komplett abholen. Ja. Was nein, ist das, passiert? René, kannst du mal kurz zusammenfassen? Da ist gar nicht viel passiert. Ich bin einfach ausgerutscht. Wann war denn der Podcast? Der muss im Oktober oder so gewesen sein. Ich suche die Folge nochmal raus, ja. Und es war etwas, es war in diesem Biergarten etwas feucht und ich wollte großen Schritt über eine Pfütze machen, habe Anlauf genommen und bin aufgekommen und beim Aufkommen bin ich eben weggerutscht, weil es sehr rutschig war und konnte mich noch mit den Armen zwischen zwei Bierbänken vor dem Komplettspagat retten. Ja. Also ein Bein vorne, ein Bein hinten, ne? Mhm. Ja. Weißt du mal, wie der Biergarten hieß? Da war ich gleich mal, der weiß ich noch, wie der hieß. Das war das James June in Friedrichshain. Genau. Gleich neben dem Café Moskau, über das man ja auch Geschichten erzählen könnte, wenn man denn dann wollte. Aber ich glaube, das haben wir schon ordentlich auseinandergenommen. Das Café Moskau, ich glaube sogar an dem Tag in dieser Podcast-Folge. Genau, ich glaube, das war da. Ja. Ja. Es müsste die Folge 13 gewesen sein. Da haben wir nämlich über die Karl-Marx-Allee berichtet. Ja, da waren wir an der Karl-Marx-Allee. Das ist nämlich genau dort die Ecke. Ja. Ne? Eine der Prachtstraßen im Osten Berlins. Haben wir mal eine Folge drüber gemacht. Könnt ihr euch mal informieren. Aber was haben wir denn heute auch irgendwelche sinnvollen Themen? Ja, wir müssen einen Gruß loswerden. An? Na dann. Und zwar ein Gruß an Maria, eine unserer, ich sag jetzt mal, Gelegenheitsstammhörerinnen. Und, Gelegenheitsstammhörer? Ja, wir das ist sollen sie ganz herzlich grüßen. Das ist wie eine Ehefrau, die bei einem nicht zu Hause wohnt, oder was? Da sprecht ihr wahrscheinlich aus Erfahrung. Und zwar Jochen, grüßt Maria. So, hiermit getan, sehr gerne. Och, wenn Jochen das so ist, dann möchte ich auch noch jemanden grüßen. Dann bitte. Mach doch. Ich grüße Melanie, meine Friseurin. die ich jetzt natürlich, ja, die ich jetzt nicht mehr sehen kann, aber ich sehe sie demnächst. Sehr gut. Also apropos, nicht ja, in ihrem Laden, aber so. Die würde ich nicht wiedererkennen mit deinen Haaren. Ja, ja, aber ich, mein Gott, sie weiß ja, wessen Schuld das ist. Ihre. Ja. Ach so, naja. Da ist wohl eine Story hinten dran. Genau. Da möchte ich auch jemanden grüßen. Ich würde gern Rudi grüßen, weil ich den schon lange nicht gegrüßt habe. Rudi. Und auch schon lange nicht gesehen. Genau. Und ich finde es jetzt nur fair, wenn ihr auch jemanden grüßen dürft. Ja, da müsst ihr uns nur Bescheid sagen, wen wir grüßen sollen. Also wir haben jetzt Jochen von Maria gegrüßt und wenn jetzt irgendein Dieter einen Klaus grüßen will, ist das auch in Ordnung. Ich grüße einfach mal das kleine Mädchen, was vor der Sendung noch durch dein Zimmer geschwirrt ist. Ah, was ja. Jetzt ja wahrscheinlich schon im Bett liegt, oder? Hoffentlich. Vielleicht sollten wir das als Service anbieten. Wir würden es sogar kostenlos machen, ne? Als kostenlosen Service. Gruß am kostenlos. Ja, wir machen das erstmal kostenlos. Erstmal die Leute süchtig Fütern. Machen danach. Ich wollte gerade sagen, die Sache muss richtig durchdacht sein. Also. Und wir würden dafür im Podcast ungefähr eine Dreiviertelstunde reservieren, wo wir diese Grüße vorlesen. Das ist dann aber schon für Premium-Hörer. Damit ihr da rankommt, grüßen wir nur, also nennen wir nur den Namen, also welche Person grüßt. Eine individualisierte Grußbotschaft kann dann als Premium-Abonnent Und dann gibt es natürlich noch Premium Extra Pro Gold Plus. Ja. Das heißt, ihr schickt uns einen Text, den ich dann für euch einspreche. Ja. Und keine Sorge, das Geld kommt einem guten Zweck zugute, nämlich mir. Und genau. Dann gibt es noch Premium Gold Super Plus. Da könnt ihr diese Nachricht selber aufsprechen. Wow. Und dafür kriegt ihr auch noch Punkte. Nee, aber das ist wirklich kostenlos, ne? Selbstverständlich. Kontakt zu uns aufnehmen. Das ist ein gutes Stichwort. Wie das nämlich funktioniert, da hat René einfach mal nach 3 Bier in den vergangenen Tagen was aufgenommen. Und haltet euch die Ohren fest. Ja, genau. Jetzt hier kommt die Suffunke. Unser Podcast lebt von eurem Feedback. Deshalb schickt uns eine E-Mail an podcast@juba.de. Geht auf Instagram zu unserem Account podcast.iidi und kommentiert oder schreibt uns eine Direktnachricht oder geht auf podcast.juba.de. Eure Meinung ist uns wichtig. Ja, klasse gemacht, René. Ja, kann man sich anhören. Also, euer Feedback, sehr wichtig, wir freuen uns drauf. Und wenn man Stimmen erkennt, sagen wir mal so, kann man das wahrscheinlich auch mit Musik machen, oder? Wir haben da nämlich ein interessantes Thema, was René sehr bewegt hat und Marc zum Teil, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere. Na, schauen wir mal, ob ich was dazu beitragen kann. Ich habe einen mega geilen Tipp, nämlich für euch, durch Zufall gefunden, schon zwei Leuten, die ein iPhone haben, erzählt. Mhm. Keine Sorge, ist kein iPhone alleiniges Thema. Also ja, doch. Geht auch schon. Auf Android. Es geht um Musikerkennung. Vielleicht kennt ihr die Situation, dass ihr einen Song hört, den findet ihr richtig, richtig, richtig toll und den möchtet ihr gerne öfter hören. Ja. Wenn ihr einen Standard-Radiosender hört, dann ist das sicherlich unproblematisch. Die drei Lieder, die da am Tag laufen, die hört man dann öfter. Und die werden auch angekündigt. Wenn ihr es auf eigene Faust versuchen wollt, euch diesen Song in die Ohren zu holen, dann müsst ihr erstmal wissen, wie der Song heißt. Und das rauszufinden, ist ja ganz easy. Mhm. Die meisten von euch werden sicherlich die App Shazam kennen. Und mit der erkennt man, wird halt Musik erkannt, genau. Ja. Und das jetzt kommt der Geheimtipp. Jetzt der Geheimtipp, den die meisten iPhone-Nutzer noch nicht wissen. Wenn man sein iPhone in das Kontrollzentrum geht, dann hat man einen Knopf, einen blauen, das Shazam-Logo, und dann kann man direkt aus diesem Kontrollzentrum heraus hochswipen, raufdrücken und an die Box halten. Das geht aber nur, wenn man das vorher im Kontrollzentrum freigeschaltet hat. So, was ist daran so besonders? Shazam Nichts. Ist Bestandteil von iOS. Seit der Version 14.2 ist es halt in diesem Kontrollzentrum verfügbar. Müsst ihr mal gucken, Kontrollzentrum in den Einstellungen und dann irgendwie die Musikerkennung hinzufügen und schon habt ihr da den Button. Ansonsten über Siri geht das schon länger. Ihr sagt einfach, wie heißt dieses Lied? Und dann springt Shazam an und singt euch, Quatsch, hört euch zu, hört gut zu, was da für ein Lied ist und spielt es euch. Singen geht nicht. Also es sei denn, man trifft dieselbe Tonlage. Denn, und das ist ganz interessant, wisst ihr, wie dieser Algorithmus funktioniert? Sag bitte dreimal Algorithmus nochmal. Algorithmus. Oder schwedisches Architekturbüro. Ja, dreimal hintereinander, Stefan. Nee, also Shazam hat da, die gibt es seit wann gibt es die? Oh, Shazam lange. Gibt's seit 2002, glaube ich, schon. Und der die sind jetzt volljährig. Ja, Happy Birthday. Ja. Ja. Oh, und das hätte Shazam wahrscheinlich nicht erkannt, dass es das Lied ist. Nein, der hätte bestimmt Baby One More Time von Britney Spears draus gemacht. Nee, es ist eine englische Firma aus London. Und die machen seit 2002, bieten die diesen Service schon an, diese Musikerkennung. Mhm. Per SMS. Quatsch, nee, nicht per SMS. Wie soll das funktionieren, Frank? Man hat eine Telefonnummer. Genau, du schreibst die Töne als SMS. 160 Töne kannst du aufschreiben. Nee, du hast per Anruf hast ja, du. Ja, du schickst eine SMS hin und dann musst du im Videotext Tafel 325 kannst du den Songtext abrufen. Marc, das ist Nein. nicht nett, dass du hier Videotext bashst. Ich habe es ein bisschen durcheinander gebracht. Es ist natürlich so, dass die Antwort per SMS kam. Und wenn die Antwort, also wenn ein, also man hat angerufen, hat kurz den Lautsprecher in das Mikrofon an den Lautsprecher gehalten, ihr wisst, wie es funktioniert, brauche ich nicht erklären. Genau, Mikro und, an Mund oder an Lautsprecher. Und dann kam per SMS die Antwort und dann hat man dafür bezahlt. So war das 2002. 2008 waren aber Smartphones total angesagt. Deswegen gibt es seit 2008 die App, mit der das möglich ist. Mhm. Ja, und jetzt, wie gesagt, ist es Bestandteil von iOS. Und das hängt damit zusammen, dass 2017 Apple mal eben 400 Millionen Euro locker gemacht hat und sich Shazam unter den Nagel gerissen hat. Ja. Aber ich muss mal als Android-Nutzer sagen, die Shazam-App gibt es natürlich auch dort und die kann man auch sich so konfigurieren, dass man richtig schnell dahin kommt und weil das ist ja mal das Problem, wenn jetzt hier irgendwie ein Lied läuft, wo ist mein Handy, schnell entsperren, schnell in die Shazam-App und da muss es ja schnell gehen unter Umständen. Ja, interessant ist übrigens, dass Apple offenbar das als Android-App auch weiterlaufen lässt. Windows hingegen wird nicht mehr unterstützt. Also die, das ist mit dem Einstieg von Apple ist das Thema Windows durch. Hm. Also, aber ich glaube, gibt es noch Windows-Smartphones? Ja, ein paar Auslaufmodelle, aber da wird nichts Neues mehr entwickelt. Das denke ich auch. Ja. Gut, dann vielleicht noch ein paar interessante Fakten zu Shazam. Ja. Was übrigens auch ein Film ist, der nichts damit zu tun hat. Ich habe leider nur einen sehr alten Stand gefunden, aber auch die Zahlen sind schon sehr, sehr beeindruckend, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Shazam-Nutzer und ich kenne diesen Anwendungsfall auch nicht. Mhm. 2012, ja, also Stand 2012 hatte Shazam 150 Millionen Nutzer aus 150 verschiedenen Ländern und die Datenbank hat ungefähr 10 Millionen Einträge umfasst und täglich werden 4 Millionen Abrufe getätigt. Mhm. Ja, das ist schon ordentlich. Genau. Gibst du Shazam noch irgendwas zu sagen? Ja, ich nutze das sehr viel. Der Algorithmus ist ganz interessant, aber den werden wir jetzt hier nicht wiedergeben. Kann man sich mal angucken, wenn man technisch interessiert ist, da findet man diese Unterlagen, wo das ziemlich genau beschrieben ist, wie das funktioniert. Ja, ist ganz clever gemacht. Der Algorithmus stellt aufgrund seiner Funktionsweise oder wie angelegt ist, sicher, dass man das auch in geräuschvoller Umgebung hinbekommt, ein Lied zu erkennen. Ja. Ja, das stimmt. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Bis jetzt habe ich nahezu 100% Trefferquote. Nur ganz wenige Songs, die er überhaupt nicht erkannt hat, aber dann auch nicht viel interpretiert hat. Ne? Wie du schon sagst, also ja, selbst unter guter Atmosphäre kann man das ganz gut schaffen, den Song zu erraten. Aber natürlich ist es immer besser, wenn Ruhe ist, ne? Und nur die Musik kommt, keine Stimmen dazwischen. Aber eine ganz coole App. Also ich nutze es, wie gesagt, öfter, wenn ich irgendwie Fernsehen gucke, irgendeine Serie und die haben vielleicht irgendwelche Musik mit drin, die cool ist. Dann sammle ich die und höre mir die dann irgendwann mal an. Und manchmal kann man die dann nutzen, ja. Das ist ganz cool. Wenn man das mit dem iPhone benutzt, da ist es dann übrigens so, die Musik, die man abgerufen hat oder hat erfragen lassen, die findet man dann in der iTunes, in der Software iTunes. Und da gibt es dann einen Reiter gesuchte Musik oder so. Ah ja, oder das ist clever, ja. Und da sind die dann alle aufgelistet. Mhm. Das macht Apple natürlich nicht uneigennützig. Also ich denke mal, der Kauf hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil wenn ich ein Lied dann finde, dann kaufst du es eventuell auch haben, ja. Und dann liegt natürlich nahe, dass man das dann im Apple-Universum kauft. Verdammte digitale Drückerkolonne. Verkaufen Sie den gleichen iTunes-Abo. Ja, so ungefähr. Music-Abo oder wie das heißt. Ich habe übrigens eben gesagt, dass ich das nicht nutze. Es gibt tatsächlich auch nur einen einzigen Fall, wo ich das mal benutzt habe. Und das war die Situation, in der mir YouTube, also Google quasi mitteilte, dass eins meiner Lieder, das ich online gestellt habe, eins meiner selbstgemachten Lieder, also von Sony gemacht wurde, ja, also dass Sony die Urheberrechte für diesen Song besitzt, obwohl wir gar keinen Vertrag miteinander haben. Mhm. Und dann habe ich mir den Song, der da benannt wurde, den ich da offensichtlich kopiert habe, mal angehört. Und die waren sich ungefähr so ähnlich wie Helmut Kohl und Angela Merkel. Florian Silbereisen. Also da war überhaupt keine Übereinstimmung. Hab natürlich auch Einspruch dann eingelegt. Da ist nie was gekommen. Also Sony hat dann offenbar einen Rückzieher gemacht. David gegen Goliath. Nein. und dann habe ich Shazam mal benutzt, um rauszufinden, ob es denn wirklich einen Song gibt, der so ähnlich ist. Und Shazam hat tatsächlich einen Song gefunden, der dasselbe Sample benutzt, das ich auch hatte. Dieses Sample ist so ein Royalty-Free-Sample gewesen, sprich, das kann man benutzen und verarbeiten und das hat keine, da hängen keine Urheberrechte dran. Ja, und das fand ich interessant, da war ich mega überrascht, dass tatsächlich Shazam in der Datenbank einen Song fand, der genau dieses Stückchen 1:1 so drin hatte, wie ich es bei mir hatte. Knaller. Aber da muss man auch mal dazu sagen, also selbst Google, ich kenne das ja auch, wenn man irgendwie Videos bei Google hochstellt, dann werden die ja auch analysiert und da steckt halt auch eine Riesendatenbank dahinter, ne? Das ist irgendwie schon total beeindruckend. Du kriegst halt eine Übersicht von welcher Sekunde zu welcher Song in deinem Video hinterlegt ist, um halt auch diese Copyright-Sachen zu schützen oder zu analysieren, ja. Genau, wobei man dann ja offenbar feststellen kann, dass die Algorithmen nicht alle gleich gut sind. Also ich habe so eine ähnliche Situation bei SoundCloud, da wurde der Corona-Song, ja, den ich hochgeladen das habe, Song. Da wurde mir mitgeteilt, dass dieser Song von jemand anders gemacht wurde. Ja, aber es ist halt immer so mühselig, dann da Einspruch einzulegen, weil du musst dann halt, wenn du Einspruch einlegst, wird dir mitgeteilt, dass sämtliche rechtlichen Konsequenzen, die dieser Widerspruch mit sich zieht, dass du die tragen musst. Dann musst du halt wirklich bis ins Kleinste angeben, wo du dich wohnlich aufhältst. Also da wird einem schon so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und wird so nach dem Motto, du kannst gern sagen, dass es deins ist. Aber dann hast du ein Problem. Ne? Mhm. Also man muss sich da schon ziemlich sicher sein. Und wie kann man sich beim Musikmachen sicher sein, dass nicht irgendjemand diese Notenfolge schon mal in ähnlicher Form verwendet hat? Klassische Einschüchterungstaktik. Ja. Ja. Aber zum Schutz der eigenen Kunden. Ne? Also ich glaube, das macht YouTube, man hat auch auf diese Art und Weise kommuniziert. Das machen die wahrscheinlich, damit Sony, also ihre großen Leute da nicht genervt werden von Millionen kleinen Kram, den sie sich anhören müssten, um zu schauen, ob das nicht wirklich ihr Song ist. Ja, vor allen Dingen auch dafür, dass Sony sagt, ja, unsere Musik darf da ruhig kommen, aber nicht sozusagen hochgeladen von anderen. Ja, da gibt's aber zwei verschiedene Modelle, wo ich ein bisschen überrascht war. Ich habe nämlich auch einen anderen Fall. Ich habe Musik benutzt, die war definitiv frei gewesen. Also da habe ich ein fertiges Stück benutzt. Und da bekam ich dann irgendwann die Meldung, Achtung, dieser Song mit dem Namen sowieso gehört dem und dem. Und jegliche Werbeeinnahmen gehen dann an diese Person oder gehen zum Großteil an die Person. Ne? Und keine rechtlichen Konsequenzen für mich und dass es völlig in Ordnung ist und der Account auch nicht gefleckt wird. Ne? Also das scheint auch ein Geschäftsmodell zu sein, dass du Musik ins Netz stellst und dann darüber hintenrum Geld verdienst, wenn Leute die Musik in ihren Videos benutzen. Das ist doch lukrativ auf jeden Fall. Ja. War mir nur so nicht bewusst. Ja, gibt's denn noch zum Thema Musik oder vielleicht auch mit anderen Möglichkeiten? Also wir haben ja jetzt festgestellt, da stecken richtig große Systeme hinter, künstliche Intelligenz vielleicht auch noch. Gibt's denn da noch andere Bereiche, wo sowas zum Einsatz kommt? In also ähnlicher Form. Soundhawk ist noch eine Alternative zu Shazam. Mhm. Soundhound heißen die. Soundhound. Hat man vielleicht auch mal gesehen. Ich weiß nicht, ob die kostenlos sind. Was da nur cool ist oder cool sein soll, dass man dort eine Melodie auch rein singen oder summen kann und die wird auch erkannt. Und viel interessanter ist, hinter Soundhound steckt Houndify. Und Houndify macht Spracherkennungssoftware für Automobile. Das heißt, die Systeme von Houndify sind in, ich glaube, in Honda und Toyota und so verbaut. Mhm. Kannst du während der Fahrt singen oder was? Nein, die kommen aus der anderen Richtung, die kommen aus der Spracherkennung. Ah, okay. Und haben sich von da der Musik angenähert, quasi. Fahre jetzt nach rechts. Nein. Ich habe mal gehört, bei der Bundeswehr sollen die kommen, bei den Matrosen hier, wie heißen die, Luft- und Schiffwaffe? Wie heißen die Leute, die... Marine, genau. Die Schiffswaffe. Die Marine, bei der Marine sollen wohl auf den Booten die die Kommandos gesungen werden. Also ich habe da mal eine George Fock Doku gesehen, weil das durch die Wellen besser übertragen wird, wenn man das singt. Glaub nicht alles, was in den Fernsehen kommt, René. Ich habe sogar Videobelege gesehen, wo ein Vorgesetzter ein Kommando sang. Mhm. Also jetzt nicht sowas wie, Matrose Schuster, bitte stellen Sie sich gerade hin. Hm. Merkst das du die Stimme immer. Im Raum? Ja. Sachen gibt's. Ja. Verrückt. Ja, dann einfach mal vielleicht zur Auflockerung ein bisschen Applaus. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na? Wir hatten als Vorbereitung für die Sendung hatten wir parallel auch noch geguckt, ob es andere Systeme gibt, wo wir im Alltag sozusagen von so einer Intelligenz profitieren. Und da haben wir ja gesehen oder haben wir uns dafür entschieden, zum Beispiel das Entsperren von Telefonen, von Smartphones, funktioniert ja unter Umständen auch auf ähnliche Weise, weil man kann ja mittlerweile sein Telefon, wenn man das möchte, mit Stimme oder auch mit seinem Gesicht, mit seinen Augen, mit seiner Gestik, Mimik, entsperren. Stimmt's? Ja. Nutzt ihr das eigentlich? Ja. Also ich nutze es nicht für mein Telefon kann es nicht. Geht das auch bei schlafenden Gesichtern eigentlich? Nee, der erkennt also die Augen. Also funktioniert zumindest schon mal in absoluter Dunkelheit. Ja, das stimmt. Das finde ich schon höchst beeindruckend. Ja. Ich hatte es auch mal eine Zeit lang genutzt und probiert, aber irgendwann hat es mich genervt, wenn ich wenn das Handy neben mir liegt und ich arbeite und ich kriege eine Nachricht und ich gucke kurz dahin, dann wurde es automatisch entsperrt und das hat mich genervt, das wollte ich natürlich nicht. Und ich finde, Fingerabdruck reicht vollkommen. Das ist ja auch schon was Tolles. Das ist auch schon eine krasse Sache, aber wisst ihr, wie lange das Telefon benötigt, um das Gesicht zu erkennen? Nein. 100 Millisekunden. Genau, also das Zehntelsekunde. Ist ein absoluter Wahnsinn. Ja. Wozu diese Geräte, und wir reden hier von einem Mobiltelefon, ne, wozu diese Geräte in der Lage sind. Genau. Also, ist schon eine tolle Sache. Was mich immer ein bisschen verwundert ist, jetzt war vor kurzem in Südkreuz in Berlin so eine Maßnahme, wo Gesichtserkennung geprüft wurde, also so Kamerasysteme installiert und so. Und da ist halt immer, da gibt es immer die andere Seite, die dann sagt, hier Kontrolle und so, da muss das alles ausgeschildert sein. Das waren tatsächlich Bereiche vom Bahnhof ganz doll gekennzeichnet, wo stand, Achtung, hier findet eine Video-Gesichtserkennung statt. Ne? Ja, testweise. Ist ja eigentlich eine tolle, ja, war ein Test, da ging es um, ich glaube, was ja clever ist, am Bahnhof Kriminelle einsammeln. Ne? Genau. Ja. Sowas ging es da. Ne? Aber und in privat haben wir überhaupt kein Thema, kein Problem damit und wir wissen nicht mal, wo unser Gesicht hingeschickt wird. Ja, wobei ich sagen muss, also bei meinem Telefon war das so, als ich das neu hatte, war es in der deutschen Version nicht vorhanden, die Gesichtsentsperrung, die Gesichtserkennung. Aber man konnte sich ja helfen, indem man einfach gesagt hat, och, ich lebe ja gar nicht in Deutschland, ich lebe jetzt in Timbuktu oder so und da war es freigeschaltet. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, auch für Deutschland aktiv, ja. Es ist immer das Datenschutzproblem. Der Stefan ist ein timbuktischer Hacker, der zufälligerweise gerade in Deutschland wohnt. So sieht's aus. Ne? So wird's für das Telefon sich dargestellt. Ich bin auf der Flucht. Ja. Die Gesichtserkennung ist ja nicht mal so neu. Ne? Also man denkt immer, oh, wie toll, was Fotos. Ein Telefon jetzt kann. Fotoapparate. Wenn ich überlege, seit wann Fotoapparate diese Funktion haben, Gesichter zu erkennen. Und sogar, ich hatte ein Fotoapparat und das war, ich möchte nicht lügen, aber vor 2010, da konnte ich durch Lächeln das Foto auslösen. Ja. gab es auch eine Zeit lang. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und da wäre natürlich die Steigerung, wenn du ein Foto machst, dass automatisch, während du sozusagen das Foto, also du hast es noch nicht geschossen sozusagen, sondern du hältst noch mit der Kamera rauf auf dem Bereich, wenn er dort die Gesichter erkennt, macht er ja den Rahmen, ne, wie du gerade gesagt hast. Wenn er da jetzt noch hinschreiben würde, wer das ist. Nein, das ist doch kein Thema. Das wäre doch geil. Also ich möchte meinen, diese Kamera konnte sogar ein festes Gesicht erkennen. Ja. Und ich war hier, was ich auch in der Hinsicht ganz interessant fand, im Gleisdreieck. Da ist das so ein Museum, Technikmuseum am Gleisdreieck. Da, wo das Flugzeug da ist, auch steht, ne? War das nicht Gleisdreieck? Genau, Gleisdreieck, wo es hängt übrigens. Ist, genau. Entschuldigung. Das Flugzeug hängt, es steht nicht. Ich korrigiere, ich entschuldige mich für meinen schlecht recherchierten Fakt. Macht nichts. Das ist ein Skandal. Die Dachterrasse ist sehr schön da oben. Ja. Und auf jeden Fall ist dort auch ein Bereich, in dem diese Gesichtserkennung gezeigt wird. Und die erkennt sogar deinen Gesichtsausdruck. Die sieht, ob du, also das ist ganz witzig, du guckst in diese Kamera und dann wird dein Gesicht getrackt. Dann steht da drunter, welches Alter geschätzt wird, ob du männlich oder weiblich bist, wie du guckst, wie lange du schon hier im Bild bist. Und ich bin mir nicht sicher, ob du sogar, also das erkennt auch, wenn du kurz wegguckst, wieder hinguckst, erkennt es, das ist immer noch dein Gesicht. Ne? Ja. Es erkennt, ob also deine Zähne noch die eigenen sind, wie viele davon schon ersetzt wurden, na, hier was du letzten Abend getrunken hast. Ja. Das ist zum Beispiel was du nicht weißt, ob dein Telefon das macht, ob es vielleicht eine Altersschätzung vornimmt, weil auch das soll sehr zuverlässig funktionieren. Also da habe ich auch gehört, bei ich habe erfahren, bei Marc hat das Telefon extra die Schrift groß gemacht, automatisch. Nein, war ein Spaß. Und Stefan, bei dir würde sie wahrscheinlich die Kinder-Apps starten. Die Volleyball-App. Genau. Nein, aber da gibt es ja aktuell auch einen Nutzen. Ne? Also wir wollten ja eigentlich heute nicht über Corona reden, aber es gibt ja technische Einrichtungen. Zum Beispiel, wenn du auf Veranstaltungen gehst, hast du am Eingang so einen Bereich, den du passieren musst, wo quasi deine Temperatur automatisch gemessen wird. Aber die wird erst gemessen, wenn die Kamera erkennt, dass du deinen Mundschutz aufhast. Sowas gibt's. Das wird aktiv eingesetzt. Klingt so, als ob man, wenn man keinen Mundschutz trüge, einfach durchgewunken würde. Nein, dann wird deine, du kommst nicht weiter, ist ja wie so ein Drehkreuz dann. Du musst in die Kamera gucken und wenn du den Mundschutz nicht aufhast, wird deine Temperatur nicht gemessen. Erst wenn du den aufsetzt, dann wird dir die Temperatur angezeigt, dann kannst du weitergehen. Siehst du, da kann uns die Technik sogar helfen. Und in China gibt es noch einen anderen Anwendungsfall für die Gesichtserkennung. Ach, China. In China kannst du mit deinem Gesicht bezahlen. Ja. Da kannst du auch dann gleich bewerten, ob du das cool fandst, den Preis oder nicht. Mit deinem Gesichtsausdruck. Na? Ja, sehr schön, sehr schön. Also ein spannendes Thema und auch im Bereich Technisierung, wer weiß, da ist, glaube ich, die Skala nach oben offen, oder? Was noch kommt in dem Bereich. Also möglich ist da definitiv viel, weil ich glaube, Software oder Maschinen sind in der Lage, Dinge in viel kürzerer Zeit zu tun, die wir nicht so schnell bewerkstelligen würden. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, wir sind definitiv auch in der Lage, Dinge zu machen, die die Maschine nicht hinbekommt, weil so mit Logik und so funktioniert bei KI ja schon ganz gut, aber ich glaube, wir haben da doch ein paar Windungen mehr, die in gewissen Bereichen durch die Maschine nicht zu toppen sind. Das ist der Unterschied zu vielen Menschen. Bei KI wird Logik angewendet, bei Menschen scheitert es manchmal an der Logik. Ja, das ist leider wirklich so. Ja. Dann ist doch so eine KI eigentlich wie so ein Gehstock. Ja, naja. Dann kann doch ein Mensch, der vielleicht logisch jetzt nicht so ganz auf der Höhe ist, sagen, warte mal, das entscheidet mein Handy. Zum Beispiel. Ne? Erzählen Sie es meinem Handy. Das kommt irgendwann. Wart's mal ab. Ne? Und da, wo diese Algorithmen alle noch nicht so ausgereift sind oder wo es gegebenenfalls noch Lücken gibt, da wird ja der Faktor Mensch künstlich dazugeholt, um die Maschine zu unterstützen. Man erinnert sich an die Captchas, die man von Google vielleicht kennt. Also mittlerweile werden die nicht mehr eingesetzt, aber ihr kennt noch diesen Begriff Capture. Und es gibt auch noch viele Webseiten, die das einsetzen. Das funktioniert folgendermaßen. Du gehst in einen bestimmten Bereich, sagen wir mal, du willst ein Formular abschicken, hast es ausgefüllt. Und jetzt möchte dieses Formular oder das dahinterstehende Computersystem möchte gerne wissen, sag mal, ist das überhaupt ein Mensch oder wird es hier maschinell automatisch ausgeführt durch irgendwie so einen Bot, der versucht sich da irgendwie unberechtigterweise vielleicht Zugriff auf irgendetwas zu verschaffen. Also, um festzustellen, dass es Mensch ist, wird ein sogenanntes Capture ihm gezeigt. Das kann Verschiedenes sein. Die einfachste Variante, die wir vielleicht noch alle von damals kennen, ist, dass eine Zeichenfolge eingeblendet wird und du musst dann eben das erkennen, was das für eine Zeichenfolge ist, weil es ist eben nicht auf den ersten Blick so erkennbar. Ja, die Buchstaben sind vielleicht irgendwie verformt oder unterschiedliche Farben, sonst irgendwas. Und mit den besonderen Fähigkeiten eines Menschen, nämlich Muster zu erkennen, da sind wir noch viel, viel, viel, viel, viel besser als Maschinen. Das benutzen wir überall, nicht nur beim Gucken, sondern auch beim Verstehen, beim Kombinieren, beim Hören, beim Riechen, sonst irgendwas. Na, jedenfalls der Mensch sieht dann, aha, das sind diese und jene Buchstaben, gibt das ein und wenn das richtig war, dann weiß Google oder die entsprechende Website, ah, das Capture ist gelöst, da muss jetzt offensichtlich ein Mensch dahinter stecken. Okay, dann ist das der eine Teil dieser ganzen Geschichte und der andere Teil ist eben, dass das dahinterstehende System, um beim Beispiel Google zu bleiben, eben erkennen kann, oder jetzt daraus lernen kann, aha, der Mensch hat jetzt diesem System geholfen zu erkennen, was das nun tatsächlich für Buchstaben waren. Und beim nächsten Mal ist das System dann ein ganz, ganz, ganz, ganz, ganz kleines bisschen schlauer geworden aufgrund unserer Hilfe. Geile Kollaboration, ne? Also kann man nicht meckern. Ja. Ich möchte euch übrigens kurz mitteilen, wofür Capture steht. Also Capture? Abkürzung. Oder weiß es einer von euch beiden? Na, Capture ist aber Cap für Captain. Irgendwie. Und Char für Nunchaku. Hör auf, lass es. Und zwar, also, Capture, geschrieben C-A-P-T-C-H-A, steht für Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Zu Deutsch, vollautomatische öffentliche Turing-Test zur Unterscheidung von Computern und Menschen. Ja, jawohl, ich doch nah. Unterschreiben. Habt ihr dazu gelernt, ist mir auch neu. Wusste ich auch nicht, habe jetzt gerade nachgeschlagen. Und noch eine andere Sache, diese Buch-Digitalisierung, das Ding nennt sich ReCapture. Also, ne, das ist ein Capture-Dienst, der seit 2009 von Google betrieben wird. Auch das ist die Einleitungszeile aus Wikipedia. Genau, und der wird dazu genutzt, Bücher, Zeitschriften, Hausnummern, Straßennamen aus Google Street View zu digitalisieren. Mhm. Und da sind wir Menschen eine gute Hilfe. Und wie Marc schon erzählt hat, können wir das System nicht hacken, weil das so schwarmintelligenzmäßig aufgebaut wird. Das heißt, wenn ihr da Buchstabenfolgen seht, dann könnt ihr keinen Müll eingeben, weil 10.000 andere Leute geben das auch ein. Und wenn die alle auch dasselbe eingeben wie ihr, dann ist es Gesetz. Wenn nicht, dann nicht. Mhm. Und deswegen sind auch immer zwei Blöcke gewesen. Ne? Der eine Block ist dafür da, da ist man 100, da weiß der Dienst 100%, das heißt das. Und wenn der falsch ist, also wenn ihr da daneben liegt, dann wird euch die andere Hälfte auch nicht mehr geglaubt. Ja. Das Internet, ich sag's euch. Na, da kann man sich nicht verstecken, oder? Nee, kann man nicht. Das war eine geile Überleitung, findet ihr nicht? Wohin denn? Zu unseren Filmtipps? Wir haben uns gedacht, Mensch, wir haben einen Lockdown, wir haben Januar 2021 und schon reden wir wieder über Corona, aber was macht man im Lockdown? Wenn man Zeit hat, setzt man sich auf seine Couch, schaltet die Glotze ein, nimmt die Netflix oder Amazon Prime App und oder die Disney Plus App von mir aus auch und dann geht's los und guckt einen schönen Film. Oder man geht in die Videothek. Gibt's sowas heute noch? Videotheken sind Online-Videothek. Ja, stimmt. Außerdem gibt es kaum noch welche. Noch? Eigentlich ist es gemein. Die ich kannte, die haben alle ihre DVDs und Blu-Rays rausgeworfen. Die konnte man dann kaufen statt leihen. Also wenn Videotheken zu haben, müsste eigentlich auch Netflix und der Rest zu haben. Bibliotheken haben nicht zu. Bibliotheken, das kommt auf die Stadt drauf an. Ja. Das ist richtig, ja. Bibliotheken und Buchhandel, genau. Auch nicht, Buchhandlung auch nicht. Und es gibt, vielleicht können wir darauf mal irgendwann später eingehen, es gibt Bibliotheken, die fahren durch Berlin als Busse. Das ist der sogenannte Bücherbus. Ja, den gibt es hier in jedem Bezirk. Nee, nicht. Also ich hab mit dem Busfahrer, mit dem Bibliothekarsbusfahrer gesprochen, der hat gesagt, diesen Bus gibt es einfach deswegen, weil es hier in dem Umfeld, wo der fährt, zu wenig Bibliotheken gibt. Ach. Das ist ein Ersatzangebot. Ja. Weil damit andere Menschen, die nicht in einer Bibliothek wohnen, auch eine Bibliothek benutzen können. Die keine in der Nähe haben. Aber vielleicht kann man die Bibliotheksthema mal irgendwann nochmal, wir haben das schon mal vertieft, ne? Wir waren ja schon mal in einer Bücherzelle. Und in einer großen Bibliothek. Aber wir wollten über Netflix reden. Nee, über digital. Wir haben ein paar Filmtipps für euch. beziehungsweise haben die der René und der Marc. Und der René fängt an und ich habe ja schon gesagt, man darf sich nicht verstecken. Ah, das war die Überleitung. Mein Filmtipp ist, ihr macht Z1 an, da ist immer so eine dicke Frau und die redet mit anderen, Vera am Mittag, heißt das, glaube ich. Du, wir haben 2021. Genau, weil Talkshows nicht mehr angesagt sind, ist mein Filmtipp tatsächlich ein richtiger Film. Ein Film von 2005 und der heißt Hide and Seek mit dem Untertitel Du kannst dich nicht verstecken. Ja. Genau. Und, jetzt hat der Letzte auch meine Überleitung verstanden, hoffentlich. Sag mal, das ist doch dieser Film mit Robert De Niro, oder? Ja, mit dem kleinen das Dicken. Mit Robert De Niro. Hast du ihn mittlerweile geguckt, Marc? Nein. Aber es steht in unserer Folgenplanung. Deswegen wollte ich hier mit künstlichem Wissen brillieren. Aber der ist von 2005. Der ist schon 16 Jahre alt. Ja. Und da ist er noch, ist der schon in Farbe, oder? Der ist schon in Farbe und, und in Stereo. Der ist für Leute, die, also ich fand ihn cool, weil ich diese Art von Filmen wie zum Beispiel Split, The Shining, Memento, The Sixth Sense, Fight Club, so in die Richtung geht der. Das heißt, der hat ein komplett anderes Ende, als man erwartet. Und das nicht, das ergibt sich halt erst im letzten Drittel des Films. Und so eine Filme finde ich ganz cool, weil du dann so denkst, scheiße, jetzt muss ich mir den Film nochmal von vorne angucken, mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das bei Sixth Sense hatte ich das. Vielleicht kann man da ja schon mal spoilern, weil der ist ja. Kann man ich gucke einen Film selten mehrfach. Ja, aber unbedingt. Das sind so Filme, ich gucke auch nicht mehrfach, aber bei The Sixth Sense habt ihr gesehen mit Bruce Willis. Ja. Wo so ein, okay, aber ich denke, die meisten kennen den, deswegen, wenn ihr den nicht kennt, dann spult mal 30 Sekunden kurz vor, ab jetzt. und zwar ist es da so, Bruce Willis spielt in dem Film und man merkt erst am Ende, dass er in Wirklichkeit tot ist und der Junge, der die ganze Zeit mit ihm spricht, kann tote Menschen sehen. Und das finde ich halt so eine Stelle, wo das dann rauskam, wo ich dachte, ey, wie krass. War das wirklich so? Und ich würde am liebsten den Film von vorne gucken, um jedes Detail zu prüfen, ob der Film sich da konsequent verhalten hat. Also ich finde so eine Plot-Twist immer mega geil. Okay, ja, guter Filmtipp. Also und vielleicht ein ganz kurzes Outline, nur ohne den Film zu verraten. Ja. Also es geht in dem Film um einen Mann. Und, der gejagt wird. Nee, um eine Familie. Die Mutter, die hat Selbstmord begangen und der Vater, der ist Psychologe und der zieht dann mit seiner Tochter an den aufs Land und seine Tochter hat dann irgendwie so einen imaginären Freund. Ja. Und dieser Film ist aus der Rubrik Thriller, Horror, Drama, Mystik, glaube ich. Das mag also ich. Kann, guckt ihn euch an, wirklich guter Film, mir hat er gefallen. Mystery-Thriller. Ja. Gut, aber es war ja nicht der einzige Filmtipp. Ja, doch, ist nicht der einzige. Marc ja mal einen Tipp machen. Ja, geben. Marc hat was fürs Herz, wahrscheinlich für die Familie. Ganz genau. Ich habe einen Film rausgesucht oder besser gesagt, ich habe den neulich gesehen. Der heißt Engel für Anfänger. Engel? Der ist Enkel. Hier steht Enkel. Enkel für Anfänger. So. Aber du hast ihn wirklich gesehen, oder? Den habe ich neulich gesehen. Das sind echte Filme. Und der war einfach so wahnsinnig überraschend, weil eigentlich ist es eine stinknormale, seichte deutsche Komödie. Und du denkst so, mein Gott, das ist so 0815 irgendwie. Deutsche Filme muss man irgendwie auch mögen. Das ist irgendwie, das verläuft immer alles also, nach einem ähnlichen deutsche Schema. Deutsche Filme, da ist ja bestimmt mit Herr Schweiger. Nein. Ich darf verraten, spielt Rainer Lauterbach, Maren Kräumann, okay. Barbara Sukowa und Paulina Rojinski. Rojinski, oh, glaube ich, heißt sein. Der ist von 2020 tatsächlich. Geil. Okay. Dann kommt er in meine Liste. Ja, bitte. Ich erzähle kurz, worum es geht. Mhm. Und zwar geht es darum, Enkel für Anfänger. Also, da sind Leute, die sind etwas in die Jahre gekommen. Nennen wir sie ruhig Rentner. Mark. Ach so, okay. Toll. Die wissen mit ihrem Leben gegebenenfalls nicht mehr so viel anzufangen oder wollen sich irgendwie, viele Rentner, die beginnen dann, jetzt lasst mich die richtigen Worte finden. Wie heißt denn das, wenn man uneigennützig was macht, hier so Ehrenamt etc.? Ja. Sowas in der Richtung. Und da gibt es dann eben eine Einrichtung, zumindest in diesem Film, wo man sich eben als Leihoma, Leihopa irgendwie verdingen kann. So, und das machen die. Der eine, der, da ist die Frau gestorben bei Heiner Lauterbach. So viel darf ich mal spoilern. Und der kommt mit seinem Leben ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr zurecht. Also er war geschäftsmäßig sehr erfolgreich, hat viel im Leben erreicht und jetzt ist seine Frau gestorben. Und er hat eigentlich überhaupt keinen Bock mehr und er ist kurz davor, sich umzubringen. So, nun trifft er aber eine alte Bekannte wieder und die ist so lebenslustig etc. und sagt, dann komm, wollen wir den Kaffee zusammen trinken und quatschen so ein bisschen miteinander. Und es ist zufälligerweise an dem Tag, wo sie dann ein paar Minuten später eben losgeht, um eben sich anzumelden als Leihober. Und dann sagt sie so ganz beiläufig zu ihm, na, das wäre doch bestimmt auch was für dich. Und er sagt, komm, nee, lass mal sein. Also er will eigentlich nur weg aus dieser Situation und neue Selbstmordpläne schmieden. Aber irgendwie schafft sie es dann, ihn zu überreden. Lange Rede, kurzer Sinn. Heiner Lauterbach wird zum Leihober, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte. Cool. Und an diesem Film kommt einfach keine Langeweile auf, weil es ist wirklich ganz süß, ganz drollig erzählt und es ist wirklich witzig. Und das ist etwas, was man in diesem Zusammenhang mit deutschen Filmen relativ selten sagen kann. Meistens finde ich die Ich persönlich irgendwie meistens ziemlich langweilig. Und deswegen ist das mein Filmtipp für einen ruhigen, geselligen Abend, auch für die ganze Familie. Schön mit einem Glas Wein, ein paar Kerzen, eine Decke. Ein Kasten schön Bier, ein paar Chips, gern auch Nachos. Ich möchte nur mal kurz eine Lanze für den deutschen Film brechen, weil ich finde, dass deutsche Filme echt immer sehr voreingenommen aufgenommen werden. Und man muss sich wirklich auf den deutschen Film einlassen. Ich weiß nicht, was deutsche Filme so anders macht. Ich glaube, man merkt unterschwellig diese Lippensynchronität. Das Bild ist halt nicht NTSC, sondern PAL. Und vielleicht merkt man, also ich finde irgendwas, ein deutscher Film wirkt immer so, nicht so Blockbuster-mäßig. Ne? Also die wirken immer so echt oder keine Ahnung. Irgendwas ist an deutschen Filmen. Die haben irgendetwas Eigenes, was wir noch nicht so erarbeitet haben. Ja, ich weiß es nicht, aber die sind zum Teil, also gibt es nicht nur zum Teil, es gibt sehr, sehr, sehr, sehr viele gute deutsche Filme. Man muss sie echt nur drauf einlassen, ne? Ja. Das ist so ein bisschen glaube, wie mit französischen Filmen. Also, auch, du guckst dir einen spanischen, einen dänischen, einen italienischen, französischen und deutschen Film an und du merkst einfach, da gibt es tatsächlich nationale Unterschiede. Mhm. War vermutlich richtig, in den unterschiedlichen Kulturen begründet. Ja, das ist zum. Man, aber dann merkt man manchmal auch gar nicht, dass man so einen internationalen, so einen europäischen Film guckt, ne? Oder eine europäische Serie. Beispiel ist ja Haus des Geldes, ne? Spanisch. Spanien. Dann haben wir, wie heißt der mit dem, der französische Film, mit dem der im Rollstuhl sitzt? Ziemlich beste Freunde, auch mega Film, ne? Ist halt auch, man könnte meinen, total langweiliges Thema, aber sehr unterhaltsam, ne? Aber man merkt schon diesen anderen Flair irgendwie, den die Filme mit sich bringen. Mhm. Ne? Ja, also jeder hat ja zum Glück einen anderen Geschmack und von daher ist ja für jeden immer was dabei, ob es ein deutscher Film ist oder nicht, muss ja nicht sein. Ne? Das Ding ist, manchmal entdeckt man die Perlen auch nicht durch, dass man irgendwie so, was man so an Kinofilmen kennt oder mal gehört hat, sondern Trailer. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe es gibt in Netflix eine Zufallsfunktion, hatte ich das beim letzten Mal schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Da sagt er, da kannst du sagen, ja komm hier, schlag mir, spiel irgendwas ab für mich, was zu mir passt. Diese Funktion muss noch ausgebaut werden, weil bei mir hat sie dann den Film vorgeschlagen, den ich eine Minute vorher fertig geguckt hatte. Ja. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Schlauer nee, ich habe aber auch schon mal so durch Zufall irgendwie einfach einen Film rausgepickt und bin da auch auf Perlen gestoßen, die ich so gar nicht geguckt hätte. Ne? Hier der Junge im gestreiften Pyjama. Auch wahrscheinlich ganz bekannt. Nö. Nicht? Okay, ich habe neulich gesehen, der Junge muss an die frische Luft. Ja. Die Doku. Den habe ich auch gesehen. Gedacht, ja. Von der ich mir ehrlich gesagt mehr versprochen hatte. Ist ein deutscher das Film. Das passiert auch. Ja. Das passiert auch. Ja, und Hide and Seek war tatsächlich auch so beim Rumstöbern irgendwie, wo ich dann dachte, also 2005, ganz schön alter Film, aber ja komm, mach an, kann ja nicht schlecht sein. Also die Leute waren ja vor 10 Jahren nicht blöd im Filmbusiness. ich würde eher sagen, dass sie vielleicht sogar noch ein bisschen besser drauf waren als jetzt. Von daher, vielleicht werden wir euch das ein oder andere Mal wieder so einen Filmtipp rüberjagen. Ich habe definitiv noch einen, den ich aber heute nicht mehr zum Besten gebe, weil ihr habt ja nur 2 Wochen Zeit und da guckt euch in diesen 2 Wochen mal diese beiden Filme an, sagt uns mal, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr auch einen coolen Tipp und bitte nicht sowas wie Transformers oder so, was man hier so aus dem Blockbuster-Kino kennt. Ruhig irgendwas Cooles. Genau, ja. Auch mit Marvel müsst ihr uns nicht kommen. Marvel, kennen Star Wars, das ganze Zeug, was bei Disney läuft, das kennen wir alles rauf und kennen runter und rückwärts. Und auswendig. Weil wir sitzen 24 Stunden vorm Fernseher. Vorm Fernseher. So ist es. Ganz genau. Sag mal ganz kurz, Marc, wo hast du diesen Enkel für Anfänger gesehen? Auf welcher Plattform? Das lief tatsächlich im deutschen Fernsehen. Ach so. Also könnte man da in der Mediathek eventuell sogar Glück haben. Das will ich nicht ausschließen. Ich habe einen Artikel dazu bei Wikipedia gefunden zu dem Film und da gibt's auch ein richtiges Filmcover dazu. Das heißt, er könnte auch im Kino gelaufen sein. Ja, davon gehe ich mal ganz doll aus. Weiter habe ich da noch nicht geguckt. Aber ich denke, irgendwo wirst du ihn schon finden. Also Mediathek wäre auf jeden Fall. Ich gucke gerade mal, und zwar gibt es da diese tolle Webseite. Wer streamt es? Amazon Prime ist der. Wird gesagt, das läuft auf Prime in der Flatrate. Ja. Cool. Amazon, ja, richtig. Also, richtig, ja. Bei Prime Video. Genau. Und bei iTunes kann man ihn kaufen, bei Sky, Freenet Video, kaufen Microsoft. Kaufen kannst du den in der Regel meistens. Ja. Oder bei uns. Bei uns kostet er dann zwar das Doppelte, aber es gibt dafür keine Autogrammkarten von uns. Ich möchte also dann bitte, dass ihr uns im Gefängnis besucht. So, also der Film genau. Kommt jetzt die nächsten 2 Stunden. Leise sein. Nein, dafür kommt jetzt was anderes. Und zwar, das Gute von früher kommt ja wieder, wissen wir ja. Deswegen hat René uns überrascht und hat einen Song wieder komponiert. Nee, doch. Den habe ich vergessen und beim letzten Mal, da ging es noch weiter, wir hatten noch was. Ja, genau, um den geht's ja. Ne? Wir haben es in der letzten Sendung nicht geschafft und ja, ihr dürft jetzt eure Lauscher aufspannen und mal raten. Kleiner Tipp, es ist nicht so alt, der Song, recht aktuell, vielleicht erratet ihr das ja. Na? Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Ja, gar nicht so einfach, oder Marc? Also wir haben uns schwer getan, oder? Das Ding ist, ich höre zwar auch zumindest einen Radiosender Schlager. Relativ regelmäßig, aber kenne mich so mit zeitgenössischer Popmusik nicht so aus wie noch in meinen jüngeren Jahren. Naja, du warst ja, deine Jugend war ja Beatles und ja, Rick Astley. Stefan heute. Ich muss auch sagen. Ich muss dazu sagen, ich kannte den ganz Song dünnes auch nicht. Eis. Für mich war das nämlich eine Auftragsarbeit. Also ich hatte mich quasi umgehorcht, welches Lied denn so gewünscht ist für das Songquiz. Und dann habe ich mich daran gesetzt. Und übrigens, das würde, wenn, ich weiß gar nicht, ob das ein Sony-Song ist, wer den publiziert hat, auf jeden Fall, Republic Records, also die, wenn da hochkommen würde durch den Musikalgorithmus, den gibt's schon, dann würde ich dann noch sagen, ja, richtig. Hast du es mal probiert? Nee, aber das ist ein gutes Ding, das werde ich mal machen mit ein paar Songs. Ich bin mal sehr gespannt, wie gut ich war. Also der Song ist übrigens von 2019, nur so als zeitliche Einordnung. Und da gab es noch kein Corona. Das war noch vor Corona, das stimmt. Und wenn ihr ihn nicht erkannt habt jetzt, dann spult nochmal zurück, hört nochmal rein, schließt die Augen. Und denkt an das Jahr 2019 zurück, das Jahr vor Corona. Und vielleicht die Älteren erinnern sich. Erkennt ihr dieses Werk eines kanadischen Künstlers? Ja, mal gucken. Das waren jetzt also genug Tipps. Lasst die Leute raten. Ja. Genau. Ja, mehr verrate ich nicht. Ja. So, dann bleibt ja nur noch ein geiles, cooles Thema. Und zwar das Witzbattle Tradition auch in 2021. Setzen wir die natürlich fort. Das Witzbattle immer am Ende der Sendung. Drei Witze heute jeder. Einigen wir uns da drauf? Mhm. Ja, das ist auch ehrlich gesagt das einzige Thema, auf das ich mich heute nicht vorbereitet habe. Wie ich gerade sehe, wurde spontan der Plan geändert. Wieso? Ja. Was ist denn mit, wir haben ja noch so viele andere Themen. Genau, aber wir haben schon eine super spannende, lange Sendung gehabt bis jetzt. Wir haben keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit, nein. Und ich würde sagen, das Witzbattle steht heute mal unter dem Motto, hier spricht der Captain, der MS-Niveau. Wir sinken. Bitteschön. Da fragt der Kapitän den neuen Matrosen, also Sie Passt wollen doch. Bei mir anheuern, finde ich ja sehr interessant. Können Sie denn überhaupt schwimmen? Nein, aber in 23 Sprachen um Hilfe rufen. Praktisch. Ja, wobei man jetzt sagt, ne, die besten Matrosen sind Nichtschwimmer, die verteidigen das Boot bis zum Schluss. Das war der erste von René. Nein, das war nicht mein erster. Mein erster ist ein Informatikerwitz. Und zwar sagt die Frau zu ihrem Mann, der Programmierer ist, kannst du mal bitte in den Laden gehen und ein Brot kaufen und falls sie Eier haben, bring mal bitte 12 mit. Der Programmierer kommt zurück mit 12 Broten. Also ich, weil der schwierig ist, werde ich die entscheidende Stelle des Witzes nochmal wiederholen. Bitteschön. Kannst du bitte ein Brot mitbringen und falls die Eier haben, bring 12 mit. Ah, ja. Alles klar. Logisch. If then. Ja? Das muss ja nicht mal ein Programmiererwitz sein, das ist einfach auch ein deutsche Sprachewitz. Naja. Nee, das ist ein Programmiererwitz, weil das ist eine If-Bedingung und ein, ne? So gut, programmiert man. Eine If-Bedingung ist übrigens nicht zu verwechseln mit der altbekannten If-Schleife. Ja, was ist denn eine If-Schleife? Das ist ein Programmiererwitz. Ja. Ja, der ist gut. So, jetzt haben wir so viel Nerdzeug reingebracht. Also, jetzt muss wieder mehr Niveau rein, ne? Stefan, los, die flachen. Die also, flachen. Jetzt kommt ein Berliner Witz. Pass auf. Ey, ich muss mir scheiden lassen, wa? Meine Frau treibt sich zu viele in der Kneipe rum. Trinkt sie so viel? Nee, sie sucht mir. Uiuiui. Apropos Gaststättenbereich. René, halt dich fest, es kommt mal wieder ein Herr Oberwitz. Oberwitz. Oh. Herr Ober, ich würde mal sagen, der Hirschbraten, der ist aber sehr hart. Oh, mein Herr, da werden Sie wohl ein Stück vom Geweih erwischt haben. Und warum heißt es auf Sächsisch gemacht? Wohl bekommst. Nö, einfach nur so ein bisschen Roleplay. Ah, cool. Einfach damit man die hier so ein bisschen mehr Diversität in die Stimmlagen reinbekommt. Weil er es kann, hätte er jetzt sagen müssen. Bitteschön. Ja. Okay, Einzelnachweis, nein. Mein zweiter Witz. Was machen Pilze auf einer Pizza? Als Belag fungieren. Ah, da war Pizza Fungi. Ja, ist mehr was für uns Italiener, ne? Ah, sie. Mm. So, jetzt kommt aber, über den müsst ihr nachdenken. In der Tat. Passt auf. Warum verläuft sich der Henker auf dem Heimweg? Ich weiß warum. Warum verläuft sich der Henker auf dem Heimweg? Ich weiß es. Bitteschön. Nee, sag du es doch dein. Also weiß es nicht, okay. Doch. Weil er ja nur die Hinrichtung im Kopf hat. Oh. Ja, da gibt es so einen ähnlichen. Warum fahren Polizisten immer zu zweit auf Streife? Einer kann lesen, einer schreiben. Einsatz ist. Nee, einer kennt den Hinweg, der andere den Rückweg. Ach so. Oh. Dann bitteschön. Wie sagte die Frau vom Henker, mein Mann kann niemandem etwas abschlagen. Das ist lustig. Das ist ja okay, ist ja. Der, also Marc aber jetzt kommt immer noch. Jetzt kommt mein letzter regulärer Witz. Der Vater wickelt seine kleine Tochter in ein Badetuch und sagt, siehst du, wir haben das Bad wunderbar geschafft, auch ohne Mutti. Ja, Papi, ganz toll. Aber Mutti zieht mir vorher die Schuhe aus. Oh. Könnte ein Witz aus so einer Rätselzeitung sein. Die Marc gerade im Bild zeigt. Ja. Sehr gut. Ja. Guter Witz. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Zeitung noch gibt. Okay, mein letzter Witz für heute. Ich habe mit meinen Pflanzen ausgemacht, dass ich sie nur noch einmal im Monat gieße. Sie sind darauf eingegangen. Ist ja echt ein Sprachniveau heute. Ist ja herrlich, ne? Okay, pass auf, jetzt zum Schluss noch ein. Oh, ich merke schon, der ist so, der ist eigentlich fies, da kommen bestimmt noch mehr. Der Arzt ruft beim Patienten an und sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Aha, dann erst die gute bitte. Okay, Sie haben noch 24 Stunden zu leben. Und die schlechte? Ich habe gestern vergessen, Sie anzurufen. Ja, gemein, gemein. Ja. Ganz ehrlich, Herr Doktor, wie steht's um mich? Naja, ich würde sagen, Sie haben noch so zwei Wochen zu leben. Gott sei Dank, Herr Doktor, ich dachte, ich müsste Montag schon wieder zur Arbeit. Oh. Aus dem Leben. Das nur als kleiner Bonus. Und ja, das war's auch schon wieder. Applaus, das Applaus, Applaus. Mensch. Es geht immer so schnell, ja, Applaus. Jawohl, jawohl, jawohl. Das war doch mal wieder eine runde Sendung, eine kugelrunde Sendung. Wie schneekugelrund, sage ich mal. Pickepacke voll. Ist nur blöd, dass wir von den ganzen Themen, die wir im Vorfeld recherchiert haben, immer so wenig nur schaffen. Ja, weil ihr immer so viel redet. Das ist das größte Problem in diesem Podcast. Nein. Podcast, bei dem man weniger redet. Das ist ein gutes Konzept, Stefan. Müssen wir das mal vornehmen für dieses Jahr. Ne? Denkt daran, ihr habt, auch wenn wir jetzt schon Schluss machen, für uns ist Feierabend jetzt, für euch geht die Arbeit erst los. Ihr habt Hausaufgaben. Hausaufgabe Nummer 1, Songquiz. Homeschooling teilt für uns, euch, pass auf. Teilt uns also bitte mit, wie heißt der Song, den ihr rausgehört habt. Versucht es gerne mit Shazam oder mit Soundhound rauszufinden oder mit irgendeinem anderen Dienst. Oder summt eurer Oma vor. Nee, die wird den nicht kennen. Summt ihn euren Kindern vor, vielleicht erkennen die den. Dann Hausaufgabe Nummer 2, Enkel für Anfänger gucken. Ja. Hausaufgabe Nummer 3, Hide and Seek gucken. Guckt es hintereinander, vielleicht erst den, je nachdem wie ihr drauf seid, erst den soften, dann den harten Film. Und Hausaufgabe Nummer 4? Grüße herbringen. Grüße. Oh Gott, das ist ein fetter Sack. Aber so ist es im Moment für die Kinder auch. Ne? Die kriegen auch so viele Hausaufgaben auf. Richtig. Und ganz, ganz, ganz wichtig, das war die 50. Sendung. In der 51. Sendung reden wir die ganze Zeit über ein spezielles Thema, was uns alle betrifft oder zumindest Eltern oder Alleinerziehende von schulpflichtigen Kindern. Und da haben wir eine ganz große Bitte an euch. Wenn ihr die Folge zeitnah hört und vor der nächsten Folge, dann macht doch mit bei unserer Umfrage. Worum geht's denn? Wir wollen euer Feedback. Na? Wir haben eine kleine Umfrage vorbereitet, um mal so ein bisschen in euch reinzuhören, zumindest in die Eltern. Wie ist die Situation? Wie cool ist es? Wie schlecht läuft's? Und da haben wir schon sehr interessante Erkenntnisse. Und natürlich, je mehr mitmachen, umso cooler. Schaut in unser Instagram-Profil unter podcast.iidi. Dort haben wir die Umfrage verlinkt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Nicht nur da, hoffe ich. Genau. In den Shownotes. In den Shownotes sind die auch, richtig. Und podcast.juba.de. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Schickt die gerne auch weiter an eure Freunde. Und je mehr mitmachen, umso schöner. Aber und mehr vor dazu. Allen Dingen, für uns ist es ganz gut, weil das wird eventuell eine Gesprächsgrundlage sein, weil wir noch ein Gespräch zu dem Thema haben mit jemandem, der sich dort relativ gut auskennt, vermute ich mal. Große Premiere, Live-Interview, quasi Live-Interview im Podcast. Nein, so weit wird es nicht kommen, weil wir müssen führen das Interview für euch und das wäre schön, wenn ihr Fragen oder irgendwas Anregungen zu dem Thema habt oder euch irgendwo der Schuh drückt, lasst uns mal wissen. Ist nämlich ein sehr interessantes Thema. Genau. Also wir haben auch gemerkt, dass den Leuten fehlt so ein bisschen, dass sie auch teilweise ihren Dampf ablassen können. Und das ist eine gute Gelegenheit. Schreibt uns, was euch bedrückt. Aber vielleicht bedrückt euch ja auch gar nichts. Vielleicht sagt ihr, hey, ist ja alles geil. Läuft. Ich glaube schon, dass es Leute gibt oder Regionen, wo es gut läuft. Aber dazu mehr in der nächsten Folge, denn wir feiern jetzt erstmal die 50. Folge, Leute. Wir haben es geschafft. Genau. Sag ich und nur. Wir als Motivationsschub noch einmal kräftig klatschen. Danke. Genau. Und wir geben uns jetzt hier über Monitor quasi ein High Five. Zack. High Five. Zack. Genau. Flasche ist auf. Und vielen Dank an Marc, dass du wieder tatkräftig hier unterstützt hast mit einem coolen Filmtipp und auch sonst. Coole Ideen immer wieder gerne. Ich glaube, das wird hier zu einer liebgewonnenen Tradition. Freizeitbeschäftigung. Sehr gerne, genau. Alles ehrenamtlich. Und ihr überweist und danke per auch, Dauerauftrag, so wie in der Vergangenheit. Und danke auch an René, dass du die Zeit gefunden hast. Bei dir ist es ja auch mal ein bisschen schwierig durch Homeschooling, durch Frau und ja. Frau und Kinder. Ach, das ist immer dasselbe, ne? Nein. Ja, Stefan, dir auch vielen, vielen Dank. Deine Arbeit liegt ja auch noch vor dir. Ja. Ohne dich könnten wir uns die Sendung ja dann nicht anhören. Von daher. Sehr gerne. Leistet jeder seinen Beitrag. Genau. Und ihr euren auch. Denkt dran, wir sind weiterhin im Lockdown. Bleibt zu Hause nach Möglichkeit. Bleibt gesund. Haltet Abstand. Bleibt gesund, Nachbarn. Reduziert die Kontakte. Und dann kann nichts schief gehen, denn dann hören wir uns in 2 Wochen gesund und munter wieder. Wenn es heißt, irgendwas ist doch immer. Bis dann. Tschüss. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran. Und hier sind die Outtakes. Champagner-Folge steht hier, Folge 50. Ist dies korrekt? Das ist absolut korrekt. Die Themen sollten ja klar sein, oder? Die stehen ja im Konzept. Was René nicht gelesen hat. Habe ich schon mal reingeguckt, war ich sehr überrascht darüber, was da alles so... Was da drin stehen kann. Ich bin wegen dem Fame nur hier. Wegen dem Fame? Hm? Was ist denn das? Eine Karte. Herzlichen Glückwunsch. Kann man das lesen? Nee. Dazu müsste ich dich groß machen, da habe ich jetzt irgendwie gerade keine Lust drauf. Nimm den Spaß im Leben ernst. Ah, der ist gut. Shit, wir haben Witze. Witzbett. Ja, dann hörst du einfach, wie wir letztes Mal einfach nicht zu, während Marc und ich uns unterhalten während der Sendung und dann suchst du ein paar Witze raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute auch vergessen, Witze rauszusuchen. Ey, sag mal, wie seid ihr vorbereitet? Ich will nur sagen, ich habe mich dieses Mal sehr, sehr gut vorbereitet. Wir reden nach der also Sendung nochmal, ob du dich wirklich gut vorbereitet hast. Nicht erschrecken. Ja. Nicht erschrecken, ich habe mich heute vorbereitet. Sehr schön. Klingt komisch, ist aber so. Es darf nur eines nicht passieren, es darf nicht der Browser abstürzen. Aber dann habe ich hier noch Backup. Irgendwas ist ja immer. Ja. Backup. Und ich habe auch hier nochmal Backup. Also diesmal. Buch ab, ja. Kann hier Strom ausfallen. Nee, Strom ausfallen sollte nicht, dann kann ich nichts mehr lesen. Ah, siehste, ich habe eine Obstsalat. Es wird langsam. Was hast du? Übung macht den Meister, sagt man so schön. Obstsalat gesagt? Was? Ich habe gesagt, es wird langsam. Obstsalat habe ich verstanden. Obstsalat? Ja. Ich habe ja hier noch einen Obstsalat. Nee. Okay, das hätte mich auch Uppsala gewundert. Habe ich vielleicht Uppsala gesagt? Ja, das kann sein, ja. Uppsala. Ich habe Uppsala gesagt, ja. Ich hatte Uppsala gesagt. Mir ist das runtergefallen. Ich habe Uppsala gesagt. Obstsalat hast du verstanden. Oh, ja, klingt da so ähnlich. Obstsalat, Uppsala. Uppsala. Uppsala ist übrigens eine Stadt in Schweden, ne? Oder in Finnland? Marc freut sich gerade über seine Witze, die er gleich präsentieren wird. Oh, herrlich. Der Patient zum Chirurgen, werde ich denn nach der Operation Klavier spielen können? Aber sicher, das ist schön. Bisher konnte ich das nämlich nicht. Knaller. Ja, der ist gut. Mann, das hast du schon erzählt. Der war nur für euch. Der war nicht für die Outtakes. Oder für die Outtakes, genau. Ja. Und mal tief ein- und ausatmen für den Sauerstoffgehalt. Das war dein Stichwort. Und raus. Warum winke ich eigentlich? Das sieht doch niemand, oder? Ja, das ist einfach, du bist nicht mehr beim Fernsehen. Nee. Das mache ich für das euch. Das habe ich schon vor ein paar Wochen gelesen. Hey, das ist so ein psychologisches Ding irgendwie. Seit die Leute jetzt von WhatsApp und Sprachnachrichten hin zu Video verabschieden, immer mit winken. Warum auch immer. Macht man so. Es kommt davon, wenn die Leute keine Bierflasche in der Hand haben. Deswegen sind sie ja mal, sie müssen irgendwas mit der Hand machen. Naja. Ich glaube, wir sollten mal die Bänder stoppen. In 5. Ja, ich denke auch, da ist nichts mehr für die Outtakes drin heute. 3. Lasst uns mal 2 Stopp machen. 1 und Stopp. Letzter.